Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bildungsfern. Mal wieder ein kleines Update, nachdem ich länger hier nicht hineingesprochen habe. Ja, mal wieder ein paar Gedanken zu dem, was so in den letzten Tagen passiert ist. Jo, ja, so einiges. Wir hatten Prüfungen bei uns. Und zwar waren jetzt IHK-Prüfungen. Und zwar die Fachinformatiker haben jetzt zuerst begonnen mit ihren Prüfungen und wurden dann bei uns im Gebäude eingelassen, aber auch nicht nur, ja, nicht so ohne weiteres, denn die IHK hat eine recht hohe Anforderung gestellt an alle Prüflinge. Sie brauchten ein Attest, beziehungsweise kein Attest, sondern so ein, na, so ein Testergebnis. Und zwar ein offizielles, kein selbst zu Hause getesteter Kram, sondern das musste von einem Testzentrum sein, durfte nicht älter als, ich glaube, 48 Stunden, 24 Stunden sein und ja, da waren also jetzt die ganzen Prüflinge vorher erstmal auf der Suche nach einer geeigneten Möglichkeit, sich testen zu lassen. Und wir hatten bei uns im Hause 70 Prüflinge, waren das, glaube ich, die auf recht viele Räume verteilt wurden. IHK hatte da auch dann bei uns angefragt, ob sie eben ja unsere Räumlichkeiten und eben auch Teile unserer Lehrerschaft für die Aufsichten gewinnen konnte. Und ja, da saß ich dann eben auch dabei und habe bei den Prüfungen Aufsicht gehalten. Das ist schon echt lange her, dass ich das letzte Mal gemacht habe. Muss schon viele Jahre her sein. Ansonsten haben das immer andere übernommen, die die IHK da stellt. Manchmal sind das ältere Personen, denn im Wesentlichen ist die einzige Qualifikation, die man mitbringen muss, dass man da einfach nur sitzt und guckt. Also fachliche oder inhaltliche Dinge werden sowieso nicht besprochen. Insofern braucht es da keine Qualifikation für. Zumindest keine größere, tiefer gehende, weil zu den Aufgaben selbst kann man da nichts sagen, höchstens organisatorische Sachen. Ja, und da haben sich dann meist, ja, häufiger waren es, glaube ich, ehemalige Prüfer dann noch gefunden, die da sich einen, ja, angenehmen Tag gemacht haben mit anderen untereinander. Und ja, war ich aber bisher nicht dabei und jetzt seit längerer Zeit war es dann auch mal wieder um mich bestellt. Ja, und wir haben die Prüfung durchgeführt. Einen Tag vorher haben wir die Räumlichkeiten eingerichtet. Dafür haben wir eine Etage freigezogen und ich weiß gar nicht, so 10 oder 11 Räume waren es, glaube ich, die wir dafür hergerichtet haben. Das bedeutet, die Tische wurden mit so Aufklebern beklebt, wo man sich jetzt hinsetzen darf und wo nicht. Alles wurde so ein bisschen so hingestellt, dass die Abstände eingehalten werden konnten. Und wir haben dann auch nochmal so geguckt, dass man auf den Gängen noch Desinfektionsmittel bereitstellt, dass eine Beschilderung vorhanden ist. Ja, also ein Kram eben. Ja, am nächsten Tag war es dann soweit. Die IHK hatte Mitarbeiter bestellt, die sich darum kümmert, diese einzelnen Tests zu überprüfen. Denn man kann natürlich so eine Anforderung stellen, so ihr dürft nur rein mit dem und dem Test, aber ja, wer überprüft denn den ganzen Kram? Und ja, da war es dann so, dass man am Eingang das Ganze dann vorlegen musste. Wir hatten ein bisschen Sorge, dass einige sagen, nö, mache ich nicht. Ich möchte mich nicht testen lassen. Wenn einige gesagt hätten, nee, ich habe das nicht hinbekommen zeitlich, hätten wir Testkits gehabt, die wir auch hätten stellen können, dass man vor Ort auch noch den Test im Notfall hätte machen können. Zeitlich wäre das nicht für alle möglich gewesen, aber für Einzelfälle wäre das der Fall gewesen. Es kann natürlich aber auch sein, dass jemand sagt, nö, möchte ich nicht, weil dann habe ich ein positives Ergebnis und darf nicht zur Prüfung, obwohl ich vielleicht gar nicht erkrankt bin. Also so ein falsch positives Ergebnis. Das wäre natürlich Mist und da hatten wir so ein bisschen Sorge, dass dann ein größerer Anteil sagt, nö, ich möchte ja aber hier mich gar nicht testen lassen. Was macht man mit denen? Ja, also der Plan war, dass die einen eigenen Raum bekommen, wo dann alle Nicht-Getesteten drin versammelt sind. Wir hatten sogar noch zwei Zusatzräume, falls es dann doch mehr sind, falls der überläuft. Die Frage der Aufsicht ist natürlich bei sowas auch spannend. Also, wer mag denn gerne in einem solchen Raum Aufsicht machen, wo ich weiß, ich habe nur Testverweigerer drin? Gott sei Dank war es so, dass es keinen gab, der sich da ja, hineingesetzt hat, denn alle haben ihre Tests dann ja mitgebracht und das hat also tatsächlich bei allen geklappt. Gott sei Dank. Also, das war schon mal eine gute Geschichte. Ja, ansonsten lief das alles recht problemlos. Es gibt ja drei Aufgaben. Die erste Aufgabe dauert 90 Minuten, danach 15 Minuten Pause, nochmal 90 Minuten, wieder 15 Minuten Pause und die letzte 60 Minuten. Ganzheitliche Aufgabe 1, ganzheitliche Aufgabe 2 und Wirtschaft und Sozialkunde heißen die drei Bereiche. Ja, das gestaltete sich dann auch so, dass die Pausen innerhalb der Räume verbracht werden mussten. Man durfte während der Prüfung das Gebäude nicht verlassen und man musste die ganze Zeit Maske tragen. Und das muss ich sagen, das hat mir doch schon so ein bisschen zugesetzt. Also zunächst sollte man eine Stunde eher da sein, weil, also auch die Prüflinge, weil eben das war unklar war, wie lange dieses ganze Einlass und Überprüfungsgedöns da dauert. Dann eben zweimal 90, einmal 60 Minuten und eine halbe Stunde noch Pause und die ganze Zeit eine Maske auf. Insbesondere bei einer FFP2-Maske wird man schon so ein bisschen dulle im Kopf, selbst wenn man nur rumsitzt. Bei mir war ein Prüfling, der auch so ein bisschen drohte zu hyperventilieren, dem es nicht so gut ging. Der konnte dann aber mal kurz an die frische Luft und danach war es dann wieder besser. Aber das sind natürlich so Dinge, die in einer Prüfung da passieren können. Ja, am Ende war dann auch alles soweit erledigt. Prüfungen wurden eingesammelt, hat die IHK mitgenommen. Ich habe meinen Stapel jetzt hier mitgenommen und darf dann jetzt in den nächsten Tagen korrigieren, was sie da so eingetragen haben. Ja, für die, die es interessiert, diesmal waren, ich sag mal, Aufgaben dabei, die sonst nicht so dabei sind. Es gab ein Anwendungsfalldiagramm, was gezeichnet werden musste. Also es geht um Fachinformatiker, die eben mit einem IT-Hintergrund bzw. Hintergrund der Softwareentwicklung die Prüfung ablegen. Und naja, also das eine oder andere war bei dieser Prüfung, ich sag mal, seltsam und es war schwierig, sich dann mit den bestehenden Prüfungen darauf vorzubereiten. Ja, mal schauen, wie es dann am Ende ausgeht. Ja, was hatten wir noch? Es gab jetzt eine Möglichkeit, die Schulen zu öffnen, da die Inzidenz wieder unter 165 ist für ein paar Tage. Das geht bei uns leider nicht, oder Gott sei Dank geht das nicht, denn unsere Räume sind erstmal alle jetzt mit Prüfungsprozedere belegt. Das heißt, wir haben ja jetzt nicht nur die IHK-Prüfung, sondern demnächst auch Fachhochschulreifeprüfungen, Kammerprüfungen, alles Mögliche an Prüfungszeug bei uns im Gebäude. Durch Corona, Abstandsregeln und so weiter braucht man zum einen deutlich mehr Räume und zum anderen auch deutlich mehr Personen, die Aufsichten machen. Insofern sind wir da jetzt in diesem Monat noch mit ja, vielen Prüfungen erstmal ausgelastet und haben da nicht die Möglichkeit und auch nicht die Notwendigkeit, Klassen einzubestellen. Es klappt zumindest in den Bereichen, die ich so überblicke und in denen ich eingesetzt bin, mehr oder weniger gut, dass wir da Distanzunterricht mit Videokonferenzen und auch verschiedenen alternativen Prüfungsformaten jetzt mal ausprobieren. Also wir haben da ein sehr experimentierfreudiges Kollegium. Ich kriege das immer so ein bisschen mit, weil ich da ja den technischen Support für unsere Teams-Installation leiste und dann immer ganz erstaunt bin, mit welchen Anforderungen oder Ideen dann die Kollegen auf mich zukommen, insbesondere bei Kollegen, mit denen ich nie damit gerechnet hätte, dass die solche Dinge ausprobieren. Also da bin ich echt positiv überrascht und finde das total klasse, dass wir da mal verschiedene Dinge jetzt ausprobieren müssen, explizit. Ja, und der dritte Block, den wir jetzt noch haben, ist, dass es jetzt die Freigabe gibt für, wie war das jetzt nochmal, Lehrer und Angestellte an weiterführenden Schulen. Sind auch Universitäten dabei, Fragezeichen, die jetzt auch ja einen Impftermin klicken können. Das hat sich dann auch recht kurzfristig ergeben in den letzten Tagen. Gestern, vorgestern. Wann war denn das überhaupt? Anfang der Woche? Ich weiß es gar nicht mehr so genau. Ja, man konnte sich auf jeden Fall einen Impftermin dann klicken. Ab Donnerstag waren die, glaube ich, dann vorgesehen über ein Portal, auf das man erstmal kommen muss. Also ist alles ganz unintuitiv, was die URL-Struktur und die Links, denen man da so folgen soll. Hier in Nordrhein-Westfalen gibt es dann gleich zwei Plattformen, die dafür zuständig sind. Und naja, bei den ersten Versuchen, also man klickt sich so den ersten Termin. Dann muss man auch gleich den zweiten Termin klicken. Und wenn man das nicht innerhalb von Mikrosekunden, zumindest gefühlt, erledigt hat, sind die Termine dann schon wieder anderweitig vergeben. Also ich war da echt 3, 4 Mal am Klicken und Tun und ja, dann hat es dann jetzt irgendwann geklappt. Dann habe ich heute aber nochmal nach einem Termin geguckt. Da war dann wieder doch eher noch einer frei als der, den ich vor ein paar Tagen geklickt habe. Also scheinbar gibt es dann auch wieder Termine, die frei werden. Und ja, vom Interface kriegt man jetzt auch noch nicht mal die Termine angeboten, die so demnächst frei sind, sondern man muss in so einem Kalender jeden Tag einzeln anklicken, um zu gucken, ist da was frei, ist da nichts frei. Naja, also da gibt es vielleicht noch Potenzial. Ansonsten sah es aber von der Performance ganz gut aus. Ich konnte mich da zügig registrieren, musste da aber auch jetzt keinen Nachweis erbringen. Das heißt, ich konnte theoretisch mich jetzt für, ich konnte jetzt Termine reservieren, auf die ich überhaupt keinen Anspruch habe. Und da jetzt auch nicht, glaube ich, so ganz klar ist, wer jetzt Anspruch hat oder wer nicht, befürchte oder vermute ich, dass da jetzt Termine reserviert werden von Personen, die jetzt vielleicht dann gar keinen Anspruch haben und naja, alles irgendwie ein bisschen seltsam und auch ja, schwierig, sage ich mal, insgesamt in der Bedienung. Ich habe jetzt IT-Hintergrund, ich kriege das vernünftig hin so mit Registrieren und Mail anklicken und dann dreimal die Termine da durchrödeln, bis es dann klappt. Weiß aber auch aus Erfahrung, dass das bei der älteren Fun-Generation ein bisschen schwieriger abläuft insgesamt. Naja, hoffen wir, dass das jetzt dann irgendwann erledigt ist, dass wir dann die Impfungen haben. Ja, und vor allem, dass dann jetzt auch demnächst zumindest unsere Schülerklientel da berechtigt ist, denn die sind ja alle, ich sag mal 16 plus, die müssten also auch in die Gelegenheit kommen, jetzt da irgendwie auch in diese Impfinfrastruktur aufgenommen zu werden. Befürchtung ist ja, dass jetzt so langsam die Impfzentren schon wieder abgebaut werden, bevor, ich sag mal, die restlichen Gruppen dann auch schon beimpft wurden. Und ja, das ist natürlich ein ganz falsches Signal und ich hoffe, dass das nicht passiert, sondern dass auch diese Infrastruktur dann weiterhin erhalten bleibt und man da auch in den anderen Altersgruppen die Impftermine jeweils bekommt. Das war es auch erstmal mit den Informationen hier so von der, naja, nicht von der Front, wie sagt man denn so? Ja, aus der ersten Reihe so, wobei die erste Reihe ist selten. Also wir haben jetzt viel Fern- und Distanzunterricht, so häufig ist man gar nicht mehr in der Schule. Umso lustiger ist es dann immer, wenn man mal da ist, wie lange man dann doch irgendwie versackt, weil der ein oder andere Kollege dann doch nochmal vorbeikommt und man sich da jetzt dann auch trifft, wenn man noch Dinge dort vor Ort erledigen muss. Naja, sei es drum. Ich wünsche euch einen schönen Resttag oder eine Restnacht, wann immer ihr das auch hören magt. Bleibt gesund und munter, wascht euch immer schön die Hände und ich sag da mal bis bald und tschüss.